WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Von 8 auf 3,5% runter in nur 8 Jahren. Die Arbeitslosenzahlen in Deutschland, die können sich sehen lassen, aber die Frage ist natürlich schon, inwieweit diese Zahlen auch so ein bisschen geschönt sind durch die vielen Menschen, die auf Zeitverträgen sitzen oder zwar arbeiten, aber in ziemlich prekären Verhältnissen leben. In unserem Hörspiel heute gibt es Einblicke in die Arbeitslosigkeit, in den sozialen Abstieg. Papa ist pleite, heißt das Hörspiel von Kai Hensel, in dem Papa Sven seiner Tochter Jolina erklären muss: Ich habe meinen Job verloren. Jolina dreht daraufhin den Papa-Tochter-Spieß einfach um und denkt sich so eine Art Trainingsprogramm für den väterlichen Bewerbungskampf aus, damit er mit solchen Meldungen bald nichts mehr zu tun hat. Für Arbeit waren 3.215.000 Frauen. Um 46.000 auf 3,3 Millionen verzeichnete im leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Insgesamt waren 3.472.000 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Es wird Entlassungen geben. Deshalb gehen wir davon aus, steigen die Arbeitslosen wird auch genauer, dass das nur eine trügerische Ruhe ist. Wenn ich das Geld doch zur Verfügung habe, warum nutze ich es nicht aus? So war damals mein naiver Gedankengang. Über ein Jahr oder zwei habe ich dann angefangen putzen zu gehen, damit wir da das Haus nicht schon verlieren. Früher habe ich mir solche Sachen gern angeschaut. Nach der Schule zum Abschalten. Am liebsten Reportagen über verschuldete Familien, die gar nichts mehr haben. Die aus ihrem Haus raus müssen, wo alle heulen und die Kamera ganz nah ranfährt. Diese Familie hat alles verloren. Ich habe die geguckt, weil ich wusste, das ist nicht meine Welt. Pleite gehen die anderen. Mein Papa geht morgens zur Arbeit, Mama füllt den Kühlschrank. Weihnachten und Geburtstag gibt's Geschenke. Wäre nicht besser gewesen, hättest du dir einen anderen genommen. Ohne Schulden, mit denen du dir was richtig aufbauen hättest können. Papa ist pleite. Ein Hörspiel von Kai Hensel. Regie Thomas Werner. Moin, Jolina. Morgen, Papa. Hausaufgaben? Nicht immer alles auf den letzten Drücker. Hab ja noch 10 Minuten. Entweder man arbeitet oder man isst. Leute, die immer alles gleichzeitig machen, die konzentrieren sich am Ende auf gar nichts. Hi, Lukas. Wie, du hast nicht? Okay, schreibe ich dir. Ja, in der großen Pause. Bis dann. Ciao. Auf Waschen konzentrieren? Ja, ich glaube, ich gehe dann besser. Sag Mama, es wird später heute, ja? Jolina, ich... Richtig auch. Ich liebe meine Tochter und bin stolz auf sie. Ich weiß nicht, ob sie mich auch liebt. Oder doch. Vor ein paar Wochen hat sie gesagt, wenn sie mich mit den Vätern ihrer Freunde vergleicht, findet sie mich ziemlich okay. Man versucht natürlich, sein Kind zu bestimmten Werten zu erziehen. Ehrlichkeit. Also, dass man Menschen, die einem nahe sind, nicht belügt. Oder die Fähigkeit, Schwäche zu zeigen. Nicht überall, aber auf jeden Fall in der Familie. Weil die Familie ein Schutzraum ist, wo sich niemand verstellen muss. Und dann passiert mir das. Der Schnitt, die Katastrophe. Und ich mit meinem Gerede von Ehrlichkeit und Familie und Schutzraum, ich krieg's nicht hin. F von x gleich x hoch 3 minus 6x Quadrat plus 9x. Erste Ableitung. F' von x gleich 3x minus... x Quadrat minus 12... 12x. 12x plus 9. Richtig. Zweite Ableitung. Das ist dermaßen unbefriedigend. Zweite Ableitung kriegst du ja wohl hin. Ich könnte die Klausur 15 Punkte schreiben und würde mich trotzdem leer und beschmutzt fühlen. Machen wir die Extremwerte. Liebst du mich? Maximum, Minimum. Skala von 1 bis 10. Och, Lukas. Immer wenn du keinen Bock hast, redest du von Gefühlen. Und ich soll das dann wahnsinnig romantisch finden, dass du nicht mal die Nullstellen hinkriegst. Guck mal da vorne, der Mann. Also, notwendige Bedingung. Ist das nicht dein Vater? Schwachsinn. Am See hinter den Bäumen. Mein Vater sitzt im Büro. In dem dunkelblauen Mantel. So einen Mantel tragen alle. F' von x gleich 0. Weiter? Liebst du mich auch, wenn ich keine Ahnung habe? Julina und ich, wir sind seit einem Dreivierteljahr zusammen. So richtig mit Hingabe. Wenn ich an die Institution der Ehe glauben würde, würde ich Julina heiraten. Und wenn ich an lebenslange Treue glauben würde, wäre ich ihr auch lebenslang treu. Jede Beziehung hat auch ihre Hochs und Tiefs, Prüfung, klar. Aber dass die Prüfung aus einer so schrägen Ecke kommt, manche Sachen kann man sich immer erst vorstellen, wenn sie tatsächlich passieren. Und vor allen Dingen, was für mich unheimlich wichtig ist, dass man ein Ziel hat, dass man weiß, dann... Namen Julina. Hi Papa. Wo ist denn Mama? Volkshochschule. Macht einen Tschechischkurs. Tschechisch? Ja, sie sagt, die Tschechen sind unsere Nachbarn im Osten. Ja, die Polen sind auch unsere Nachbarn im Osten. Ja, aber der Polnischkurs, der kommt dieses Semester nicht zustande. Wir konnten einen Kredit von über 30.000. Wie war es auf der Arbeit? Viele Termine, viel Stress. Du warst nicht zufällig heute Morgen am See, oder? Am See? Ich? Ja, Lukas dachte, er hätte dich gesehen. Wer ist denn jetzt schon wieder Lukas? Mein Freund, Papa? Ich denke, der heißt Alex. Er heißt Lukas. Was treibt sich denn dein Freund vormittags überhaupt am See rum? Freistunde? Jetzt guck nicht ständig diesen Dreck! Meine größte Angst zu dieser Zeit, dass ich werde wie die anderen Hausfrauen, die sich ständig in das Leben ihrer Männer, ihrer Kinder einmischen, weil in ihrem eigenen Leben nichts passiert. Ewig konnte ich das Versteckspiel nicht durchhalten. Wollte ich ja auch nicht. Also gehe ich raus, interessiere mich für alles Mögliche, lerne neue Leute kennen. Sobald es Hoffnung gab, eine Perspektive, ein Angebot. Und kriege gar nicht mit, was in meinen eigenen vier Wänden passiert. Aber es gab keine Hoffnung. Nicht mal die Hoffnung auf Hoffnung. Ein neuer Tag. Und wieder ein neuer Tag. Ich ziehe meinen Mantel an, nehme meine Aktentasche und verlasse das Haus, als ob nichts wäre. Einen weiter. Oh, mein Magen. Hunger? Ich kann was bestellen. Mann, warum füllst du nicht mal deinen Kühlschrank auf? Italienisch, Indisch, Chinesisch, Tex-Mex. Nein. Sushi. Willst du Sushi? Mm-mm. Was ist los? Ja, mein Vater, irgendwas ist anders. Seit ein paar Tagen redet er über seine Arbeit, dass alles super läuft, aber trotzdem, man muss sich verändern, neue Wege gehen. Hat eine Freundin. Quatsch. Bereite dich auf die Scheidung vor. So lief das bei mir auch. Wo möchtest du lieber wohnen? Bei Mami oder bei Papi? Geh mit deinem Vater. Ist lockerer. Immer nur diese Andeutungen. Scheidung. Darüber reden Eltern nicht gern. Das ist wie vor den Kindern nackt ausziehen. Aber wenn du ihm sagst, wie toll du ihn findest, dass er den Mut hat, in seinem Alter neue Wege geht. Meinst du? Stell dir vor, ich bin ein Vater. Mein Vater sitzt nicht breitbeinig mit einer Colaflasche. Stell dir vor, es ist Bier. Wie der letzte Proll. Frag mich, fang an. Hallo, Papa. Hallo, Tochter. Wie läuft's zwischen dir und Mama? Nicht so direkt. Wie läuft's so allgemein? Läuft. Bestimmt aufregend, dein Leben. Die Eltern von meinen Schulkameraden sind total eingerostet. Du bist offen, probierst neue Sachen aus. Stimmt. Das finde ich toll, weil ich glaube, das kostet echt viel Mut, zu sich zu stehen. Manchmal muss man ja auch einen Schnitt machen. Zum Beispiel, als ich mit Alex Schluss gemacht habe. Das war ja nichts Ernstes. Natürlich war das ernst. Meine Gefühle für Alex... In Wahrheit hast du immer nur Lukas geliebt. Das ist ja nun nicht wahr. Hast dich in was reingesteigert. So ein Schwachsinn. Gefühle vorgespielt. Meine Gefühle waren echt. Waren sie nicht. Waren sie wohl. Ja, ungefähr so. Einfach deinem Vater sagen, du findest ihn toll, mutig, erfolgreich. Hm. Glaubst du echt? Darauf fallen Väter immer rein. Ich bin, falls man das noch nicht gemerkt hat, ein Scheidungskind. Meine Eltern sind aber immer noch gute Freunde. Sagen wir, ihre Anwälte reden wieder miteinander. Die Scheidung ist ja auch schon ein paar Jahre her, aber die Wochen davor? Jede Nacht haben die sich ihr Leben an den Kopf geworfen. Das sie ja sowieso nur wegen dem Kleinen, das meine Mutter vor der 12. Woche noch wollte, aber nach der 12. Woche nicht mehr durfte. Das versteht auch ein 13-Jähriger. So ungefähr versteht er das und es macht ihm einiges über das Leben klar. Jedenfalls bin ich seitdem der Meinung, Kinder sollten ihre Eltern nicht so sehr lieben. Lockeres Verhältnis, hallo, frohe Weihnachten, danke fürs Geld, okay. Aber Erwachsene haben kein Recht, Kinder mit ihren Problemen zu belasten. Dafür gibt's Beratungsstellen und Therapeuten. Dein Leben ist bestimmt ziemlich aufregend. Lernst eine Menge Leute kennen. Geht so. Man verändert sich. Ich bin nicht mehr wie vor 5 Jahren. Du bist nicht mehr wie vor 5 Jahren. Was? Ja, klar. Man muss neue Sachen ausprobieren. Offen sein. Jetzt mach erstmal die Schule fertig. Was? Du kannst alles ausprobieren. Du kannst um die Welt reisen. Aber erst machst du deinen Abschluss. Ich meine Beziehungen. Nicht einrosten. Rosten tust du ja nur wirklich nicht. Was ich sagen will... Du wechselst deine Freunde wie andere Mädchen ihren Klingelton. Was? Lukas, Alex... Ich hab immer bloß Lukas. Wie lange sind Mama und ich jetzt verheiratet? 18 Jahre. Glaubst du, es war immer Sonnenschein? Gibt Krisen, Konflikte. Da wirft man den Partner nicht weg wie eine leere Batterie. Ich meine bloß... Wie steht man zusammen durch? Denk mal drüber nach. Wenn ich beim Arzt bin oder beim Friseur, dann lese ich immer diese Frauenzeitschriften. Zum Beispiel, dass Frauen es eher nicht mögen, wenn der Mann abends mit einer Bierflasche vorm Fernseher sitzt. Das war ein verdammtes Scheiß-Debakel. Stattdessen finden sie es total süß und auch sexy, wenn er sich selbst einen leckeren, super gesunden Shake mixt. Was hast du mir für einen Dreck erzählt? Krieg ich hin. Fruchtig, würzig, heiß, kalt, mit Nüssen, ohne Nüsse, kein Problem. Viel schwieriger, und darauf bereitet dann keine Frauenzeitschrift vor, ist die Erziehung von Kindern. Hab ich ja, genau wie du gesagt hast. Oh Papa, du bist so toll! Als Jolina 11 war, haben wir einen neuen Computer angeschafft. Internetanschluss. Kinder sollen den Umgang mit neuen Medien lernen, das schreiben alle Erziehungsratgeber. Und weißt du, was er gesagt hat? Aber Kinder sollen auch wieder nicht alles sehen, was das Internet so bietet. Also, Explorer auf, Inhalte filtern. Kein Sex, keine Gewalt, keine rassistischen und oder diskriminierenden Inhalte. Souverän alles wegklicken, was dem eigenen Kind nicht gut tut. Völlig normal. Er projiziert sein Fehlverhalten auf dich. Komme ich abends nach Hause, hat meine 11-jährige Tochter einen neuen Browser installiert. Explorer, erklärt sie mir, ist was für Blindschleichen. Firefox hat Pop-Up-Blocker, Live-Bookmarks und baut die Seiten schneller auf. Du musst deinen Gang höher schalten. Direkte Konfrontation. Wenn er nicht auspackt, ist er kein Mann. Zum Beispiel beim Zähneputzen. Sagen die Erziehungsratgeber, entfaltet der Erwachsene Autorität und Lebenserfahrung. Aber dann stehen wir im Elektromarkt vor den elektrischen Zahnbürsten. 15 Modelle. Papa, welche ist die beste? Ich habe keine Ahnung. Greif die teuerste und sage mit fester, erwachsener Stimme, diese hier. Und wenn er in Wahrheit gar keine Freundin... Zu Hause stellt sich heraus... Es ist ein Spezialreiniger für Prothesen. Du glaubst immer noch, dein Vater hat keinen Schwanz in der Hose. Schwachsinn. Das alles führt dazu, dass Erwachsene ihren Kindern ständig eine Rolle vorspielen. Souveränität vorgaukeln, die sie nicht haben. Ja, klar. Alle Männer sind Schweine, mein Papa ist ein Lamm. Denn wenn sie ehrlich, müssten sie zugeben, dass sie es auch nicht wissen. Dass sie verwirrt sind, dass sie Angst haben vor dem nächsten Tag. Und das, sagen die Erziehungsratgeber, ist völlig falsch. Am nächsten Morgen ruft mich eine alte Schulfreundin an. Klassentreffen. 20 Jahre. Ob ich Lust habe, es zu organisieren? Ich sage sofort zu. 20 Jahre. Da zieht man schon mal Bilanz. Das eigene Leben. Und ich bin glücklich mit meinem Mann, meiner Tochter, in unserem neuen Haus. Aber mit diesem Klassentreffen gerät alles auf die falsche Spur. Er hat von seiner Ehe geredet. Dass man seinen Partner nicht wegwirft wie eine Batterie. Dass man Krisen durchsteht. Ruf ihn an. In seinem Büro. Jetzt? Sag, du bist Anwältin. Seine neue Partnerin hat dich informiert. Du ziehst die Scheidung super günstig durch. Seine Frau kriegt keinen Cent. Ja, und dann? Wenn er sich mit dir treffen will, ist die Sache klar. Wenn er sagt, sein Anwalt sitzt schon dran, ist die Sache auch klar. Wenn er rumdruckst, ist ja nur eine Affäre so für zwischendurch. Eine harte Nummer. Willst du Klarheit oder nicht? Guten Morgen, hier Rechtsanwältin Dr. Lukaschewski. Kann ich Herrn Koberg sprechen? Ach, arbeitet er in einer anderen Abteilung oder? Danke. Verstehe. Er arbeitet da gar nicht mehr. Er arbeitet überhaupt nicht mehr. Seit wann? Seit 2 Wochen. Schönen Tag, Schatz. Heute wird's wieder später. Wir besichtigen ein paar Veranstaltungsräume. Tschüss, Liebling. Unglaublich, wie viel Geld die wollen. Und wir haben ja noch keine Ahnung, wie viele kommen. Tschüss, Julina. Tschüss, Papa. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Bin ihm gefolgt. Wohin geht er? Was macht er? Mit wem trifft er sich? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass mein Vater einfach gar nichts macht. Nirgendwo hingeht, sich mit niemandem trifft. Mein Leben lang habe ich gearbeitet. Nichts tun. Nicht wissen, wohin mit seiner Zeit, seiner Energie. Endlich eine Weile Freiheit. Endlich mal Zeit für eine Ausstellung, einen Kinobesuch. Mein Vater im Kino, mittags um 12. Dämliche Actionkomödie. Um mich herum Popcorn kauende Schulschwänzer. Was mache ich hier? Nach 2 Stunden kommt mein Vater endlich raus. Allein zwischen den ganzen Teenies. Da gehört er nicht hin. Ich will meinen Vater so nicht sehen. Und immer die Angst, dass mich jemand erwischt. Freunde oder Nachbarn, Verwandte. Die Mütze ein bisschen tiefer ins Gesicht. Tun, als wäre ich ein anderer. Deckung suchen, hinter Autos, Litfaßsäulen. Am Anfang habe ich mich aufgeführt wie ein richtig schlechter Detektiv. Jolina! Papa! Was machst du hier? Geschäftsessen. Ich kaufe ein Geschenk. Freunde, Geburtstag. Ich bin spät dran. Ja, ich muss dann auch. Bis heute Abend. Hab dich lieb. Hat sie es gemerkt? Hat er was gemerkt? Die Lüge? Den eigenen Vater. Wie einen Terrorverdächtigen. Schlimmer als die Angst war die Selbstverachtung. Egal, dass sie nicht nur mich entlassen hatten. Ganze Abteilungen hatten sie geschlossen. Mich traf keine Schuld. Aber mit seinem Scheitern ist eben jeder alleine. Für mich hatte Julina plötzlich keine Zeit mehr. Hat ihren Vater verfolgt wie eine Stalkerin. Hast du deinen Vater jemals im Büro besucht? Nein. Hast du dich jemals interessiert, womit er sein Geld verdient? Nein. Aber jetzt, wo er durch die Straßen streunt wie ein Frührentner, jetzt ist er die Attraktion? Sie meinte, das verstehe ich nicht. Womit sie total recht hatte. Abend, Papa. Abend, Julina. Sieht gut aus. Paprika-Sellerie-Shake. Einfach eine Paprikaschote, Staudensellerie, Gorgonzola, Roquefort geht auch. Wie war dein Geschäftsessen? Ach, weißt du, Lachs, Seezunge, solche Sachen. Ich habe nie begriffen, was du beruflich machst. Kompliziert. Erklär's mir. Ich bin im Controlling, Personalcontrolling. Wir steuern Personalprozesse, optimieren Ressourcen. Ihr seid so eine Abteilung, die ganz viele Arbeitsplätze streicht? Nein, nein. Im Controlling trifft man keine Entscheidungen. Wir liefern bloß die Daten. Aber wenn eure Daten sagen, weg mit den Leuten? Stell dir vor, einen menschlichen Körper. Im Wettkampf mit anderen Körpern. Der muss trainiert werden, auch kontrolliert. Wie arbeiten die Muskeln, die Sehnen, die Gelenke? Du bist so eine Art Trainer? Ja, eher ein Modul in einem Trainingsprogramm. Nehmen wir an, du hast im Training ein Fettpolster entdeckt. Thymian vergessen. Jetzt liefert ihr die Daten. Da und da ein Fettpolster. Du Scheiße! Deckel vergessen! Scheiße! Scheiße! Papa! Tut mir leid. Deshalb musst du doch jetzt nicht... Ja, aber ohne Thymian... Falls du ein Problem hast. Ich hab kein Problem. Aber wenn du... Ich meine in der Schule oder mit deinen Jungs. Meine Jungs? Ich bin dein Papa. Vater. Du kannst immer zu mir kommen. Versprich's mir. Es gibt 2 Sorten von Klausuren. Entweder man kann abschreiben oder man kann nicht abschreiben. Abschreiben, das ist ein emotionaler Prozess. Da muss einer den anderen spüren. Wenn du eine komplizierte Formel in einem Rutsch runterschreiben kannst, das ist ein mentaler Orgasmus. Ich saß neben Annette Desch und da lief überhaupt nichts. Entweder ihr Ellbogen war im Weg oder das Papier verdreht. Nach der Klausur habe ich gesagt, Annette, dich wird nie ein Mann lieben. Ich war sauer wegen der versemmelten Klausur, aber auch weil ich gespürt habe, ich kann auf Julina nicht verzichten. Hi, ich musste heute Mathe schreiben. Ohne dich. Schutzlos. Lukas, mein Vater... Ich höre kein Wort des Bedauerns. Stattdessen... Rat mal, was er heute gemacht hat. Er war im Zoo. Ja, und? Ja, fast eine Stunde im Tropenhaus bei den Insekten. Ich hatte keine Ahnung, dass er sich für Insekten interessiert. Wenn du nicht aufhörst, ihn den ganzen Tag zu verfolgen, dann kriegst du irgendwann Sachen über ihn raus, die du bestimmt nicht wissen willst. Zum Beispiel? Wenn er sich eine Frau kauft. Oh, Lukas. Das tun Männer, um sich zu beweisen, dass sie es noch bringen. Du bist so... Du siehst ihn hinter dem Hauptbahnhof mit einer Frau. Lackstiefel bis zum Arsch. Was machst du? Ich hau der Frau eins aufs Maul. Ich sehe sie im Spiegel eines Schaufensters. Ich stehe in der U-Bahn, sehe sie in letzter Sekunde reinspringen in den Waggon nebenan. Im Stadtpark setze ich mich auf eine Bank. Irgendwo muss sie jetzt lauern. Im Gebüsch, zwischen der Hundescheiße. Ameisen krabbeln mein Bein hoch. Jetzt zieht er auch noch dieses Buch aus der Tüte. Wenn er das jetzt hier liest, wenn er nur die Hälfte liest, die Ameisen fressen mich auf. Die Vorstellung kitzelt mich. Ich spüre Macht, die ich sonst nicht mehr habe. Hinter mir höre ich den vertrauten Klingelton. Julina, weißt du, wie man die Patrone für den Drucker wechselt? Mama, das passt jetzt gerade überhaupt nicht. Souverän bleiben. Erwachsen. Eine Entscheidung treffen, bevor die Dinge völlig entgleiten. Dies ist die Mailbox von Julina Koberg. Nachrichten bitte, sobald es piept. Ich gehe jetzt da drüben ins Café, falls du Lust hast. Ich lade dich ein. Ich wollte... Es tut mir leid. Nein, mir. Mir. Ich... Warum hast du nicht einfach was gesagt? Ich war kurz davor. Was, 3 Wochen kurz davor? Ich dachte, wenn ich einen neuen Job habe oder wenigstens was in Aussicht, dann... Weiß Mama Bescheid? Sie macht nicht nur Tschechisch und Nordic Walking, sie organisiert auch noch das Klassentreffen. Ich höre sie am Telefon mit ihren alten Freundinnen, wie glücklich wir sind und... Dass wir von der Wirtschaftskrise noch nichts merken... Weiß sie Bescheid? Wenn ich ihr jetzt die Wahrheit sage... Ich kann das nicht. Bist du ein Fettpolster? Wie kommst du denn darauf? Sie haben nach Fettpolstern gesucht. Nein. Und dich gefunden. Wenn Unternehmen fusionieren, und manchmal müssen sie fusionieren, weil jedes allein für den Markt zu klein ist, dann hat man eben einige Abteilungen doppelt. Also müssen sie jeweils eine streichen. Das nennt man Synergieeffekt. Ich kritisiere das nicht. Du kritisierst nicht, dass sie dich rausgeworfen haben? Die Welt ist nicht so einfach. Suchst du nach einer neuen Stelle? Ich habe mich noch nie beworben. Weiß gar nicht, wie das geht. Damals haben sie mich von der Uni weggeholt. Ich konnte mir die Angebote aussuchen. Ich bin gut, das musst du mir glauben. Ich glaube dir. Ich finde was Neues, sogar was Besseres. Bestimmt. Ich habe einen guten Ruf. Lass meine Kontakte spielen. Wenn du keinen Job findest. Ich finde einen. Aber wenn nicht? Abfindung, Arbeitslosengeld. Für eine Weile reicht's. Wir müssen uns nicht einschränken. Ach was? Der Tauchurlaub in Portugal? Darüber reden wir nochmal. Und mein Führerschein. Du hast mir versprochen, darüber reden wir. Was ist mit dem Haus? Willst du ein Stück Kuchen? Du hast mal gesagt, die Raten sind schützig. Sie haben hier Heidelbeer, Apfel, Mandelsplitter. Wenn du nicht rechtzeitig einen neuen Job findest oder einen schlechteren, müssen wir dann aus dem Haus raus? Wird das eigentlich mit einem Hausbau angefangen? Vor 15 Jahren ungefähr. Man wird nicht gebraucht oder man kann sie nicht bereiten. Ich sehe das Gesicht meines Vaters. Seine Augen. Als ob eine Kamera an mein Gesicht und ganz nah auf meine Tränen. Eine Stimme aus dem Off. Take over. Outsourcing. Downsizing. Man liest die Begriffe in der Zeitung. Ich rede mit meinen alten Freundinnen, aber keine kann erklären, was ihr Mann so genau macht. Bis auf eine. Ihr Mann hat eine Delikatessenfleischerei. Und obwohl das eigentlich kein toller Job ist, obwohl die Wirtschaftskrise sein Geschäft bedroht, beneiden wir sie insgeheim doch um die Rebhühner und die Rehrücken. Aber vor allem, dass sie klar sagen kann, das ist mein Mann, sein Beruf, sein Platz in der Welt. Leiter Controlling, Neuaufbau im internationalen Rahmen. Produktentwicklung. Hat dein Vater davon Ahnung? Wahrscheinlich nicht. Regionalpersonalcontroller. Standort Singapur. Aber das hier, Manager Controlling, attraktives Gehaltspaket. Du glaubst wirklich, dass du so deinem Vater hilfst? Wieso nicht? Weil du keine Ahnung hast. Konkurs, Rezession, Kurzarbeit. Außerdem ist dein Vater über 40. Ja und? Vorbei, vorbei. Wenn er keine Stelle findet, verlieren wir das Haus. Echt? Wir können die Raten nicht mehr zahlen. Wir. Ich kann nicht so tun, als ob mich das alles nichts angeht. Jedenfalls findest du für deinen Vater ganz bestimmt keinen neuen Job. Wetten doch? Wetten nicht? Um das Backgammon-Spiel. Und wenn du verlierst, ziehst du bei mir ein. Einmal im Monat besuchst du deine Eltern in ihrer schnuckeligen neuen Hartz-IV-Wohnung. Och, Lukas! Du bist so... Wette gilt? Wege aus der Krise. Chancen in der Krise. Neuanfang ist möglich. Hunderte von Büchern, Millionen von Lesern. Früher dachte ich immer, mein Vater ist was ganz Besonderes. Jetzt fand ich es beruhigend zu wissen, mein Vater war nur einer von sehr, sehr vielen. Was liest du? In 10 Schritten zum neuen Job. Erster Schritt, die Potenzialanalyse. Wo liegen ihre Stärken? Also Ausbildung, Weiterbildung, Berufserfahrung, solche Bücher. Psychische und physische Belastbarkeit. Oh, Jolina. Wo sind deine Stärken? Naja, abgeschlossenes Studium BWL. Schwerpunkt Controlling. Mehrjährige Erfahrungen im Prozessmanagement. Weiter? Computerkenntnisse, klar. MS Office, SAP. Jetzt deine Schwächen. Defizit in der Aus- und Weiterbildung, Erfahrungslücken auf wichtigen Kompetenzfeldern, fehlende Fremdsprachen oder andere Zusatzqualifikationen. Ja, zweite Fremdsprache wäre natürlich gut. Wenig Auslandserfahrung. Hat sich nie ergeben. Ja, Weiterbildung habe ich schleifen lassen. Jetzt deine persönlichen Schwächen. Was waren Ihre größten Misserfolge? Was haben Sie im Leben nicht erreicht? Wo geben Sie zu schnell auf? Oh, bitte. Seien Sie in der Analyse Ihres Potenzials vollkommen ehrlich. Ja, aber nicht beim Frühstück, nicht zur eigenen Tochter. Wer hat immer Vorträge gehalten, dass die Familie ein Schutzraum ist, wo sich keiner verstecken muss? Herr Koberg, das sieht ja alles ganz gut aus. Stell dir vor, ich bin Personalchefin. Aber ich vermisse leider Ihre Schwächen. Nicht den kleinsten Minuspunkt, den Sie uns mitteilen möchten? Ich, also... Ja? Mein Schreibtisch ist nicht immer besonders gut aufgeräumt. Hm. Ich habe alle Unterlagen gern zur Hand und das wirkt dann auf manche Leute ungeordnet. Interessant. Meine E-Mails wirken manchmal etwas flüchtig. Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung. Naja, wenn die Zeit drängt, dann ist mir der Inhalt wichtiger als die Form. Eine dritte Schwäche bitte. Noch eine? 3 ist Minimum. Wenn ich vor vielen Menschen reden soll, dann... Also heute nicht mehr so, aber früher. Ja. Ich werde rot. Echt? Ist ja süß. Jolina. Das musst du unbedingt angehen. Können wir das bitte beenden jetzt? Ich habe eine Wette laufen. Wenn du nicht rechtzeitig einen Job findest und wir aus dem Haus raus müssen, ziehe ich zu Lukas. Was? Einmal im Monat besuche ich euch in eurer Hartz-IV-Wohnung. Nächste Stufe, deine Selbstpräsentation. Sie fing an, ihren Vater zu trainieren. Jeden Nachmittag, wie ein Rennpferd. Er ist mein Vater und ich liebe ihn. Okay, Julina, mein Engel, aber letzten Monat war er auch schon dein Vater, da hatte er einen Job, ein Einkommen und du wusstest wahrscheinlich nicht mal, ob seine Augen braun oder blau sind. Oh, Lukas, du bist wieder so zynisch. Anstatt, dass sie einfach mal sagt, ja, lieber Lukas, ich verstehe mich selber nicht, aber du hast recht. Nach dem Diplom für 5 Monate Auszeit in Mittelamerika. Ja, stimmt. Mit Mama. Sieht aber nicht gut aus. El Salvador, Honduras, Nicaragua. Du hast deinen Job verloren. Du bist über 40 und dann Nicaragua. Aber ich muss im Lebenslauf darlegen... Du bist direkt nach der Uni ins Trainee-Programm. Okay, streich's raus. Wo ist eigentlich Mama? Aquarellkurs, dritte Weltgruppe, tschechisch. Willst du dir nicht endlich mal die Wahrheit sagen? Nach dem Klassentreffen. Aber weißt du, wie viele Ehen krachen? Weil der Mann seine Stelle verliert, weil die beiden sich nur noch streiten um Geld oder die Zukunft? Hi, wo steckst du? Wir schreiben morgen Geschichte. Ich habe keine Ahnung. Wir schreiben Kaiserzeit. Kaiserzeit? Gibt chinesische Kaiser, gibt indische Kaiser, griechische Kaiser, Lukas, Tex-Mex-Kaiser. Wir müssen heute Abend noch eine Marktwertanalyse machen. Eine was? Wir evaluieren den Marktwert meines Vaters, das Bewerberumfeld, das... Moment, Moment. Ich bin jung, ich sehe gut aus. Wenn hier einer einen Marktwert hat, dann ich. Lukas, bitte. Wann kommst du? Mein Leben dreht sich nicht immer nur um dich. Ich schick dir ein Taxi. Oh Mann. Stress? Kommt vor. Warum bist du nicht mehr mit dem Alex zusammen? Der war doch prima. Ja, Papa. Ein netter Typ, fand ich gleich. Was war denn mit dem? Es geht hier um dein Leben, nicht um meins. Die Leute sagen... Bewerbungsmappe. Wer wirklich Arbeit sucht, der findet auch Arbeit. Bewerbungsfotos. Ich würde eher sagen... Online-Bewerbung. Wer wirklich Arbeit sucht, hat Arbeit. Und zwar reichlich. Telefonbewerbung. Aber das Schlimmste, das Erniedrigendste ist das Warten. Initiativbewerbung. Auf Leute, die nicht zurückrufen. Mails, auf die keine Antwort kommt. Postboten, die außer Rechnungen und Werbung nichts in den Kasten werfen. Und? Mm-mm, nichts. Kommt dann doch mal eine Absage, überlegt man natürlich, woran liegt. Ich werde Wachs. Was kann man verbessern? Meine Haare. Das Anschreiben. Meine Kleidung. Den Lebenslauf, die Fotos. Hat mein Leben immer wieder neu geknetet und geformt. Vielleicht eine neue Brille. Oder besser Kontaktlinsen. Eine neue Frisur. Ich fühle mich wie 13, wo man alle paar Stunden in den Spiegel sieht und alle paar Stunden ist da ein neuer Mensch. Und jede Pause das Gerede. Die neuen Bewerbungsfotos sind jetzt total super. Mit der neuen Brille sieht er aus wie Mitte 30 und überhaupt hat er ein mega schnelles, turbo-erfolgreiches Leben geführt. Jedenfalls auf einer Seite DIN A4. Gleichzeitig spüre ich... Mein Papa ist gut. Mit jeder Absage, jeder E-Mail ohne Antwort... Mein Papa ist qualifiziert. Dass Julinas Hoffnung sinkt. Sie können ihn auf Dauer nicht ignorieren. Dass mein Stern in ihren Augen sinkt. Wahnsinn. Du redest schon seit einer halben Stunde nicht mehr von deinem Vater. Gibt wenig Neues. Kein Marktwert. Überleg schon mal, was du von zu Hause mitnimmst. Sehr witzig. Meine ich ernst. Seit Wochen nur Absagen. Nicht mal eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Das wirtschaftliche Umfeld ist zurzeit einfach nicht so... Du steigerst dich rein. Wie ein Arzt, der seinen ersten Patienten operiert. Leider ist er ein hoffnungsloser Fall. Lukas! Jeder sieht es, nur du nicht. Du gibst dir selbst die Schuld. Was mache ich falsch? Tue ich nicht! Was muss ich ändern? Vielleicht ein anderer Schrifttyp beim Anschreiben. Genau das meine ich. In deinem Hirn geht langsam was durcheinander. Dein Vater ist der Loser, nicht du. Das meinst du jetzt nicht im das Ernst? Das ist nämlich deine Sucht. Immer allen Leuten helfen wollen, gebraucht werden, dreimal am Tag die Welt retten. Genau wie bei Alex. Oh, jetzt geht das wieder los. Habe ich dir erzählt, er kann mit Mädchen nichts anfangen? Er findet eine nackte Frau so erotisch wie ein Wellensittich? Halbe Stunde später warst du in ihn verliebt. Der ist so süß, so verständnisvoll. Ist er auch. 400 Jungs an unserer Schule, aber der schwulste von allen muss es sein. Du redest so einen Schwachsinn. Wie ein Bergsteiger vor der Nordwand. Alex ist keine... Eine schwule Nordwand. Er hat mich geküsst. Auf die Nase. Spiele zu Ende? hab's nicht so gemeint. Hab's schon so gemeint, aber... Bevor ich hier bei dir einziehe, schlafe ich lieber neben meinem Vater unter der Brücke. Am nächsten Morgen, ich dachte, alles ist wieder gut. Wenigstens so halb. Aber nichts war gut. Sie hat kein Wort mit mir geredet. Mich nicht mal angeguckt. Und nach der Schule, da stand schon ihr Vater am Tor. Wie ein Liebhaber. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ich will nach der Schule ins Ausland. Ein Jahr oder zwei Jahre. Gut. Ich will nach China. Ethnologie oder Umweltschutz. Prima. Was sagst du jetzt bloß so? Nein. Als ich in deinem Alter war, da haben mich meine Eltern gelöchert. Studier Jura oder BWL, irgendwas Sicheres für die Zukunft. Und heute? Es gibt keine Sicherheit mehr. Für gar nichts. Am besten, man tut einfach das, woran man glaubt. Ach, was ich vergessen habe. Aber das ist ja... Die nehmen mich sowieso nicht. Eine Einladung? Ja, die laden immer ein paar mehr ein. Haben mit Interesse ihre Bewerbung? Die suchen jemanden mit internationaler Erfahrung. Montag? Das ist schon Montag. In der Schule machen wir Evolution, Entstehung der Arten, der Stärkere überlebt. Wenn Darwin die beiden gesehen hätte, dieses Helfen, dieses Kümmern, der hätte sich das mit dem Darwinismus nochmal überlegt. In der Bewerbungsmappe entscheidet ihr Fachwissen, aber im Vorstellungsgespräch entscheidet ihre Persönlichkeit. Soft Skills wie Teamfähigkeit, Kommunikation und Flexibilität sind zentrale Qualitäten, die Sie kommunizieren müssen. Die Aufgabe interessiert mich, die Herausforderung. Können Sie das konkreter formulieren? Die letzten Jahre habe ich in einem stark expandierenden Unternehmen gearbeitet. Mehrere Übernahmen und Fusionen haben dazu geführt, dass wir die Personalstrukturen ständig neu anpassen mussten. Diese Erfahrungen möchte ich einbringen. Wobei mich besonders reizt, dass Ihr Unternehmen auf mehreren europäischen Märkten aktiv ist. Okay, ich fange nochmal an. Also, mich interessiert, Ihr Unternehmen ist in mehreren europäischen Ländern Marktführer. Das finde ich reizvoll. Ich finde es reizvoll, für ein Unternehmen zu arbeiten, das... Nee, anders. Auch an meinem früheren Arbeitsplatz. Arbeitgeber... Hör zu. Während Ihres Bewerbungsgespräches kann es Ihnen passieren, dass Ihr Gegenüber Sie lange Zeit schweigend ansieht. Die meisten Bewerber machen nun den Fehler, sich zu erklären, abzuschweifen. Sie zerstören damit den guten Eindruck, den Sie mit Ihrer ersten präzisen Antwort gemacht haben. Du hast mich ausgetrickst. Ich mache hier die Wirklichkeit. Bleiben Sie in diesem Fall freundlich und gelassen. Auf diese Weise demonstrieren Sie emotionale Stabilität. Okay, nächste Frage. Was würden Sie am ersten Tag in unserer Firma tun? Ich würde mich mit den Mitarbeitern bekannt machen, Einblick in die Organisation und Kommunikationswege gewinnen. Ich würde zuhören und hinschauen. Die Klarheit des ersten Blicks halte ich für sehr wichtig. Ich würde... Sie nehmen doch jeden Job, bei dem Sie genug verdienen. Bitte? Haben Sie Schwierigkeiten mit strukturierter Arbeit? Ihren Lebenslauf kaufe ich Ihnen nicht ab. Moment mal. Sie sind doch für die Stelle völlig unterqualifiziert. Meinen Sie nicht, dass Sie für so ein dynamisches Unternehmen ein bisschen zu alt sind? Bitte? Das sind Stressfragen. Damit testen Sie deine Nervenstärke. Ja, aber nicht stottern, nicht rot werden. Professionell bleiben. Können wir die Stressfragen nachher machen? Dann sind es keine Stressfragen. Wir üben, okay? Wir üben. Deine erste Fahrstunde hast du auch nicht auf der Autobahn. Plötzlich, eines einsamen Nachmittags vor dem Fernseher, wird mir etwas klar. Erstens, dass ich Julina liebe. Richtig ganz stark liebe. Zweitens, dass ich sie mit niemandem teilen will. Schon gar nicht mit ihrem Vater. Kampf der Natur. Junger Löwe gegen alten Löwen. Und der junge Löwe bin ich. Ich bin nicht Alex. Du bist... Ich bin nicht Alex. Ich bin Lukas, Julinas Freund. Ich verlange, dass Sie aufhören, sich mit Ihrer Tochter zu treffen. Was? Ich weiß Bescheid über Ihr Problem und dass Julina Sie trainiert. Ich würde nicht sagen trainiert. Es tut ihr nicht gut. Sie liest Managerbücher im Unterricht, unter dem Tisch. Im Sportunterricht? Sie hängt am Stufenbarren und hält Vorträge, warum zum gestreiften Anzug auf keinen Fall eine gestreifte Krawatte passt. Oh. Sie steigert sich da total rein. Aber Sie suchen Arbeit, nicht Ihre Tochter. Sie kriegen Absagen, nicht Ihre Tochter. In Julinas Kopf geht das alles durcheinander. Sie lassen das zu und das prangere ich an. Verstehe. Sie gibt sich ständig selbst die Schuld. Es ist nicht leicht, sich gegen eine Tochter wie Julina zu stemmen. Da muss man dann auch mal hart sein. Ohne Sie wäre ich nie so weit gekommen. Jetzt müssen Sie es allein schaffen. Du hast recht. Ja, du hast recht. Sind ja alt genug. Morgen habe ich das erste Bewerbungsgespräch. Und egal wie es ausgeht, ich ziehe Julina nicht mehr länger in die Sache mit rein. Eltern haben ihr Leben, Kinder haben ihr Leben. Was macht eigentlich dein Vater beruflich? Irgendwas mit viel Kohle, wo man ständig durch die Welt reist und nie zu Hause ist. Das interessiert dich nicht? Ich bin sein Sohn, nicht sein Freund. Erste Stufe. Bewerbungsgespräch. Das läuft nicht so, dass man sich ein bisschen nett unterhält. Das heißt, eigentlich läuft es genauso. Alle sehr freundlich, alle sehr locker, aber das ist natürlich Kulisse. Die muss man durchschauen und trotzdem tun, als ob sie echt ist. Bin ziemlich nervös. Klar, richtige Antworten, falsche Antworten. Lächle ich zu viel, zu wenig, was ist mit deiner Körpersprache? Trotzdem, hatte ich nach diesem ersten Gespräch... Und? Ich würde sagen, es lief gut. Du würdest? Bei den Fachfragen war ich sicher. Bei den Schwächen hatte ich einen Blackout. Plötzlich hatte ich meine drei Schwächen vergessen. Sie haben mich Gott sei Dank nur nach einer gefragt. Welche hast du genommen? Manchmal bin ich zu direkt. Das ist die beste. Der Arbeitgeber wollte sie wohl gern loswerden. Die Stressfrage. Genau in dem Moment, als ich dachte, na, wann kommt wohl die Stressfrage? Und jetzt? Wenn ich gut genug war, dann laden sie mich wieder ein. Die meisten Ehemaligen sagen zu, freuen sich aufs Klassentreffen. Aber ein paar sagen ab oder melden sich gar nicht, obwohl sie immer noch in der Stadt wohnen. Und da überlegt man natürlich schon, was in deren Leben wohl schief läuft. Zweite Stufe. Assessment Center. Assessment heißt Einschätzung. Taxierung. Sie taxieren dich mit allen möglichen Methoden. Rollenspiele, Gruppendiskussionen, Motivationstests. Eine Mischung aus Kindergarten- und Gladiatorenkampf. Sie beobachten dich auch heimlich. In den Pausen. Mit Mikrofonen und versteckten Kameras. Wie gut man Smalltalk beherrscht und sich Namen merkt. Beim Mittagessen hat einer die Suppe verschüttet. Da war ich nicht sicher, ist das jetzt echt oder auch wieder ein Test? Ob man gelassen bleibt. Hilfsbereit. Und? Gutes Gefühl. Was habt ihr gemacht? Diskussionen, Fallstudien, Selbstpräsentation. Bist du rot geworden? Glaube ich nicht. Glaubst du nicht, oder? Nee, ich habe mich sicher gefühlt. Ein paar haben sich völlig daneben benommen. Einer hat beim Essen 3 Gläser Wein getrunken. Ah, dilettant. Den sortieren sie bestimmt aus. Eine Frau war ganz gut. Einer spricht 4 Sprachen. Ekelhafter Typ. Wie geht's weiter? Na, sie melden sich. Kann ein paar Tage dauern. Und wenn nicht? Wir haben getan, was wir konnten. Also, du, Julina, hast getan, was du konntest. Du glaubst nicht, wie stolz ich auf dich bin. Die erste Nacht habe ich gar nicht geschlafen. Die zweite ein bisschen. Am nächsten Morgen Erlösung. Ein Anruf. Einladung. Gespräch mit dem Personalvorstand. Ich dachte wirklich, ich habe den Job. Gehaltsverhandlungen, Urlaubstage, ein paar Details. Am Ende wird man sich einig. Ich sitze im Büro dieses Personalvorstands. Nicht alt, der Mann. Wahrscheinlich jünger als ich. Aber doppelt so schwer. Seine Assistentin, sehr hübsch, sehr schlank, schenkt Kaffee ein. Und dann beginnt der Horror. Hast du unterschrieben? Sie haben's rausgekriegt. Wie? Wie? Ich sitze vor diesem Personalvorstand. Wir plaudern, entspannt, dies und jenes. Ich denke, wann kommt er endlich zur Sache? Da nimmt er meine Bewerbungsmappe und fragt, haben Sie uns nicht eine Kleinigkeit verschwiegen? Ihr Lebenslauf, alles so glatt und schmissig, gleich nach der Universität ins Trainee-Programm. Oh nein! Ich sitze da wie ein Idiot. Ich fange an zu stottern. Ich sage erst, das muss eine Verwechslung sein. Wie haben Sie... Ja, gegoogelt natürlich. Die googeln die Bewerber, ob alle Informationen stimmen. Gepostet in irgendeinem Dritte-Welt-Forum. Am Ende muss ich alles zugeben, wie ein Verbrecher. Ja, es stimmt. Nach dem Diplom ein paar Monate mit meiner Verlobten. Honduras, El Salvador, Nicaragua. Es schien mir nicht so wichtig im Lebenslauf, wo vor allem meine Qualifikation und meine... Ja, ich hab nur Unsinn geredet. Ich hatte keine Ahnung, dass die googeln. Ja, jeder googelt. Wenn wir einen Brief schreiben, wenn wir Jolina, erklären... bitte. Ich nehme die Schuld auf mich. Ich habe deinen Lebenslauf manipuliert. Wir müssen damit aufhören. Du hast dein Leben und ich habe mein Leben. Wenn wir... Lass mich allein. Geh, spiel mit deinen Jungs. Ich wollte, dass sie mich hasst. Dass sie denkt, mein Vater, dieser Drecksack, was gibt der mich an? Krachen der Haustür. Gut so. Endlich benimmt sie sich wie ein normaler Teenager. Besser, sie verachtet mich, als dass sie wegen mir heult. Ich habe Nicaragua aus seinem Lebenslauf gestrichen. Ich habe alles kaputt gemacht. Wegen mir müssen wir aus dem Haus raus. Plötzlich denke ich, sie tut sich was an. Kurzschluss. Wirft sich vor den Zug. Du glaubst nicht, wie die Jungs alle zugenommen haben. Ich sag, unsere Tochter ist abgehauen. Ich finde keine Arbeit und aus dem Haus müssen wir auch raus. Tränen, Schreierei. Aha, denke ich. Mit meiner Ehe ist es also auch vorbei. Die halbe Nacht sitze ich in der Küche, trinke Campari-Milchshakes. Immer weniger Milch, immer mehr Campari. Endlich. Gegen 4 Uhr morgens. Hier spricht der junge Löwe. Dass Jolina bei ihm ist. Dass ich mich hüten soll, in sein Revier zu dringen, sonst gibt's Kampf. Erstmal bin ich natürlich beruhigt, aber am nächsten Tag kommt sie nicht, auch nicht am übernächsten. Sie geht nicht zur Schule, nicht ans Handy, immer nur ihr kleiner Löwe. Der junge Löwe gibt gerade seine Gene weiter und möchte vom alten Löwen nicht gestört werden. Ich versuche, ein toleranter Vater zu sein, aber allmählich reicht's. Ich mache ihm klar, ich muss meine Tochter sehen, sofort. Sonst zeige ich dem jungen Löwen, was ein alter Löwe noch drauf hat. Für den letzten Abschied ist es okay. Herr Koberg. Wo ist sie? Schläft. Hat sich total erkältet. Immer noch Fieber. Ich hab's Ihnen gesagt. Ziehen Sie Ihre Tochter nicht rein. Ich weiß. Wenn's da nichts wird mit der Zukunft. Ich hab heute Mittag einen Anruf bekommen. Ich sorge für Jolina. Nahrung, Kleidung, Handy. Ich hab die Stelle. Kindergeld lasse ich Ihnen. Ich hab die Stelle. Heute Mittag der Anruf? Halbe Stunde später? Das Fax mit dem Arbeitsvertrag. Aber Jolina hat ja gesagt... nach dem Horrorgespräch mit dem Personalvorstand. Ich hab mich in ein Café gesetzt, neben der Firmenzentrale. Seine Assistentin ist vorbeigekommen, Mittagspause. Ich sah wohl ziemlich fertig aus. Da hat sie sich zu mir gesetzt. Ich habe alles erzählt. Jolina, unser Treffen, unser Training. Sie war total euphorisch, dass es sowas noch gibt zwischen Vater und Tochter. Das hätte sie in ihrer Jugend auch gern erlebt und so. Ich weiß nicht, ob sie dann nochmal für mich bei ihrem Chef... So also? Ja, so. Papa! Geh wieder ins Bett. Hallo, mein Liebling. Er geht gleich wieder. Was? Ich hab den Job. Er hat ihn nicht wirklich. Ich hab den Vertrag. Aber warum? Nicht wegen ihrer Qualifikation, ihrer tollen Bewerbung. Lukas. Sondern? Weil der Personalchef scharf ist auf seine Assistentin. Weil er ihr zeigen wollte, wie großzügig er ist, wie menschlich. Und wenn sie ihn auch mal ranlässt... Ach, Lukas, du bist so... Haben sie Probezeit? Wenn er die Assistentin während der Probezeit nicht rumkriegt, fliegen sie raus. So lange bleibt Julina hier. Lukas! Ist doch schön mit uns. Kannst von mir aus immer hier liegen bleiben. Aber Lukas, ich versuche die ganze Zeit perfekt zu sein. Ich bin zärtlich, ich bin fürsorglich. Aber du, entweder einer ist schwul oder arbeitslos. Steffen, nehmen Sie nächste Woche eine Niere raus. Echt? Echt? Oh, toll, den will ich. Was muss ich denn machen? Mir das Gehirn aus dem Kopf reißen? Du weißt, ich liebe dich. Das weiß ich überhaupt nicht. Okay, manchmal hasse ich dich, aber immer nur ganz kurz. Ich will mit dir doch keinen Alltag, wer den Müll rausbringt. Und ich will nicht, dass du gehst. Ja, und... Wenn ihr zusammen in Urlaub fahrt? In den Sommerferien? Ohne Eltern? 6 Wochen? Das ist gar nichts. Danach... Du und ich. Allein irgendwo. Wir sind jung, wir sehen gut aus. Am 1. des nächsten Monats begann mein neuer Job. Die Firma hatte expandiert... mehrere Werke in Osteuropa übernommen, aber die Gewinne entwickelten sich nicht entlang den Zielvorgaben. 11-12-Stunden-Tage. Der Job schien meinem Vater Spaß zu machen, aber ich sah ihn kaum noch. Er sprach auch nur ziemlich vage von seinen Aufgaben. Was er genau machte, ich hätte es nicht erklären können. Es ging, wie man so sagt, um die Optimierung der Wertschöpfung des Humankapitals. Wobei man im Controlling keine Entscheidungen trifft, schon gar nicht umsetzt. Aber man liefert die Grundlagen. Und man weiß auch, was diese Grundlagen in vielen Fällen bedeuten. Menschen verlieren ihren Job. In diesem Fall in irgendwelchen Käffern in der polnischen oder slowakischen Provinz, wo es außer diesem einen Betrieb nichts gibt. Er hatte mich nicht belasten wollen. Und er hatte recht. Vielleicht wäre ich sonst nicht zum Klassentreffen gegangen. Und über die Zweifel, die man dann hat. Die ganz grundsätzlichen Zweifel. Trotzdem frage ich mich jetzt, wie viele beim Klassentreffen einfach gelogen haben. Über ihr Leben und wie zufrieden sie sind. Über die redet keiner gern. Nicht einmal mit der eigenen Familie. Und deshalb ist eben dieses Gerede von Familie als Schutzraum und alle sind total offen und zärtlich, das ist nichts als verlogener Kitsch. Millionen Leute umgesiedelt, nur für diesen Staudamm. Aha. Die rotten die ganze Natur aus. 2859 Pflanzenarten, 300 Fischarten, 22 Tierarten. Und jetzt willst du nach China gehen und den Staudamm verhindern? Ja, nein, ich meine... Die Chinesen mögen nicht, wenn man sich in ihre Staudämme mischt. Das mögen die überhaupt nicht. Aber da gibt es eine Organisation. Man kann Daten sammeln, mit den Leuten reden. Wir fahren nach Afrika. Löwen gucken. Man kann in der Öffentlichkeit Bewusstsein schaffen, dass... Guck mal, dafür, dass der Mann mit der Aldi-Tüte, der in der Mülltonne kramt. Ist das nicht dein Vater? Oh, Lukas, du bist so ein Mann! Du, ja. Ich liebe Julina. Für alles, was sie getan hat. Für ihren Vater, für mich. Für alles, was sie tun will. Für die Chinesen und die Tiere. Obwohl das natürlich wieder Schwachsinn ist. Am Ende steht der Staudamm da und die Tiere sind tot. Jede Wette. Und diesmal gewinne ich. Aber für diesen Schwachsinn liebe ich sie noch mehr. Und in gewisser Weise ist das auch mein Problem. Papa ist pleite. Ein Hörspiel von Kai Hensel. Die Rollen und ihre Darsteller. Julina, Mareike Hein. Sven, Bernhard Hackmann. Lukas, Florian Bender. Elke, Silke Dubillier. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier und Steffen Jahn. Regieassistenz: Daniela Bakonik. Regie: Thomas Werner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.